Und damit herzlich willkommen zu Dropkick Drama 97. Thomas zahlt mir hier schon mein Geld aus. Das sind hier illegale Geschäfte, die hier aber nicht weiter erwähnen werden müssen. 1,74, 90. Schon mal sehr gut. So, jetzt habe ich. 15, 15, okay. Jetzt habe ich noch 8 Cent in meinem Portemonnaie. Ja, das ist doch der Wahnsinn, das ist gut. Jawohl. Ja, das kommt von den Wetten, Thomas. Bitte was? Das kommt von vielen Wetten. Wieso Wetten? Ja, Wetten. Von dem Tipps Fatal 4-Way sehe ich. Sind wir schon in der Aufnahme? Gott, ich habe die Tipps von Fatal 4-Way gar nicht mit. Von den Tipps, als ich. Ich habe ja Fatal 4-Way nicht live geguckt, sondern weil ich ja auf Dienstreise war hinterher und da habe ich mir vorher die Ergebnisse angeguckt. Und da habe ich die Ergebnisse gesehen und dachte ich, hast du aber gut getippt. Da wusste ich sofort, dass ich gewonnen habe. Weil da also waren einige. Alle meine Risikotipps, wie zum Beispiel Rey Mysterio. Gewinnt. Ja, das war das Witzige. Also die Risikotipps bei Fatal 4, heute Fatal 4 Review. Bei welcher Nummer sind wir dann eigentlich? 97. Also alle. Bonjour Armbanduhr. Alle Risikotipps von Thomas waren richtig und alle Tipps, wo man jetzt gedacht hätte, okay, das wird sowieso so passieren, die gingen daneben. Fantastisch getippt haben wir beide nicht. Thomas hat noch so mehr oder weniger. Ich hab gewonnen. Okay, getippt und ich habe. Ich glaube, ich habe ein oder zwei richtige Tipps. Genau. Aber ich habe gewonnen. Ja, dementsprechend war das jetzt kein Wettgewinn, sondern es war sozusagen die Auszahlung für das schlechte Zeugnis von Mirko. Verdient hat er es eigentlich nicht aufgrund seiner Noten. Nein. Da muss er sich aber mal ein bisschen anstrengen. Heute unser Thema Fatal 4-Way Review. Ich habe hier mein ausführliches Review mit. Nur das Fatal 4-Way oder auch noch was anderes heute? Heute wird es ja eine 7-stündige Sendung. Nein. Also erstmal Fatal 4-Way. Und wir sind ja heute auch live im Studio. Ist richtig, bei Oma und Opa. Genau. Naja. Bei Oma. Ja, bei Oma. So sieht's aus. Ja. Da kann ich doch schon mal direkt in deine Bewertung rein. Nein, das geht. Okay. Ich habe also ausführliche Notizen. Mir hat sich nur so ein kleines Zettel vollgeschrieben. Aber ich habe ganz ausführliche Notizen. Nein, also ich habe hier mein Review, mein geschriebenes Review, 6 Seiten hier ausgedruckt auf Schriftgröße 14. Das kommt also für die Deutschsprachigen unter euch, Review heißt Rückblick. Das kommt doch noch auf und die Bewertung. Seite. Das kommt doch noch auf die Seite. Auf welche Seite? Ja, auf dem Blog. Das passt doch gar nicht auf die Seite, das sind doch 5 Seiten. Ja, das passt. So, verarschen. In dem Blog. In dem Blog? Welchen Blog? VW-Blog? Ja, das ist. Fatal 4-Way aus Long Island, New York. Bei welcher Nummer sind wir denn jetzt eigentlich, Jobkick-Drama? Hast du die Menschen an ihren Radioempfängern schon begrüßt? Heutige Kommentatoren sind Jerry Lawler, Michael Cole und Matt Stryker. Wie fandst du die Kommentation durch den Pay-Per-View hindurch? Also ich fand das diesmal nicht so katastrophal mit dem Matt Stryker, der mir sonst ziemlich auf die Nerven geht in letzter Zeit, wie bei dem Pay-Per-View davor. Und ich hatte auch den Eindruck, einmal haben sie sich ein bisschen gezankt, also Jerry Lawler und Matt Stryker, die können sich ja überhaupt nicht ausstehen. Und ich hatte den Eindruck, die haben vorher eine Ansage bekommen, seht zu, dass ihr euch nicht zu schlimm streitet, weil sonst lenkt das von den Matches ab. Und ich glaube, diesmal gab es auch nur irgendwie eine Stelle, kann ich mich dunkel erinnern, wo sie sich dann ein bisschen gestritten haben. Okay. Dafür gab es bei der Raw-Sendung dann später, kommen wir ja dann danach noch dazu, gab es eine schöne Stelle. Ja. Bezüglich der Kommentatoren meine ich jetzt. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Welche Nummer haben wir eigentlich von Dropkick Drama? Es beginnt mit dem gewohnten Video-Package. Ein Videopaket. Ja. Um ein Paket ging es auch bei der jetzigen Ausgabe von Impact, aber das ist ein anderes Thema. Impact ist so eine schreckliche Sache. Videopackage oder das Promo am Anfang oder. Ein kleiner Videofilm kam. Das war natürlich auf den Fatal 4-Way Pay-Per-View und auf diese Matchart ausgerichtet. Mir gefiel diese Präsentation von dem Pay-Per-View sehr schön. Ja, weißt du, was mir aufgefallen ist? Wie kürzt man denn Fatal 4-Way ab? Sag mal. Das habe ich wohl gemerkt an deinen E-Mails. Wie kürzt du das denn ab, Mirko? Ja. Nee, ernsthaft jetzt. Figure 4 Weekly. Nein, ja. F4W. Ja. Da könnte man ja meinen, dass sie das von der Figure 4 Weekly Webseite irgendwie, dass da irgendwie ein Scherz hintersteht. Und die haben ja auch bei diesem Logo für den Fatal 4-Way ist das ja auch so ein F und ein 4 und dann nur das Way ist ausgeschrieben, meine ich. Ich glaube aber, so ist das, ne? Ja. Ja, Vince McMahon kommt zum Anfang des Pay-Per-Views raus und meint, dass Bret Hart heute nicht anwesend ist. Ja, der Grund ist natürlich der Angriff von den NXT-Lern bei Raw. Das ist jetzt schon eine interessante Geschichte. Also mit Bret Hart ist das ja tatsächlich so, der kam ja dann auch zu der Raw nicht. Also der ist wohl jetzt tatsächlich länger ausgeschrieben aus der Geschichte. Vielleicht kommt er auch gar nicht mehr zurück zu Raw. Und hat ja Vince McMahon bei einem Promo auch gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt hier bei dem Pay-Per-View war oder am Montag danach, er hätte sich mit den Beratern von Bret Hart getroffen. Ja, Vince wird sich später mit den Repräsentanten von Bret Hart treffen, um zu entscheiden, wann Bret zurückkehrt und was mit der NXT 7 passieren wird. Genau, und das hat er wohl wirklich gemacht, also auch im echten Leben, das meinte dann Dave Meltzer später, das wäre wohl ein Shoot gewesen und die hätten sich, WWE-Offiziellen hätten sich wirklich mit den Beratern von Bret Hart getroffen. Bret Hart hat ja so eine spezielle Unfallversicherung bei der bekannten Firma Lloyds. Das heißt, der kriegt ja bei bestimmten Unfällen, wenn er Verletzungen von bestimmten Unfällen bekommt, kriegt er ja einen sehr, sehr hohen Millionenbetrag an Schadenssumme ausgezahlt. Und diese Versicherungsvertreter, die sollen wohl nicht besonders erfreut gewesen sein über diesen Stunt da mit der Limousine bei Raw. Die haben sich da wohl ein bisschen aufgeregt und wahrscheinlich haben jetzt die Berater von Bret Hart gesagt, komm, jetzt kann er bei Raw erstmal solche Sachen nicht mehr machen. Vielleicht kommt er da auch gar nicht mehr zu Raw. Also das ist wohl tatsächlich auch eine Verbindung zum wahren Geschehen hinter den Kulissen, ist nicht nur Storyline. Ja, als Vince geht, kommt dann direkt Drew McIntyre für das nächste Match. Das erste Match. Ja, für das Match, das nächste, was jetzt kommt, so, ne? Das erste. Ja. Handshake. Rückblick auf die Ergehen, auf die Geschichte. Was für ein Shake? Ach so, sie schütteln sich die Hände. Ich hab Milchshake verstanden. Rückblick auf die Geschehnisse bei SmackDown, wo ja McIntyre und Theodore Long dieses Match hatten. Haben wir da eigentlich in der letzten Sendung drüber gesprochen? Ja. Das fand ich ganz gut, das Segment. Das wurde auch nochmal ein bisschen gezeigt. Ja, hat Backstage gesagt, ja. Steigt Vince in eine Limo ein und fährt weg. Ich dachte, da passiert noch was. Du, das ist ja auch der Fall. Das ist ja auch mysteriös. Ne? Der Vince McMahon, der interessiert sich für seinen eigenen Pay-Per-View gar nicht. Der bleibt nicht da und guckt sich das an, sondern der fährt dann wieder weg. Sagt, ja, jetzt fangen die Matches an, nicht so interessant, ich gehe dann wieder. Das fand ich ein bisschen komisch. Ja, und Drew kommt mit einem Mikro raus und sagt, dass ihm von Mr. McMahon gesagt wurde, dass Theodore Long für dieses Match auch herauskommen soll, bitte. Theodore Long kommt. Drew beleidigt ihn erstmal und meint, Long, setz dich doch bitte mal hier an den Ring, wenn ich dann den Titel wieder gewonnen habe, dann kannst du mir den ja mal überreichen. Genau. Ja, Kofi Kingston kommt. Hat das nicht gefallen? Nein, natürlich nicht. Das Match beginnt. Intercontinental Championship. Drew McIntyre trifft auf den Titelträger Kofi Kingston. Kofi Kingston kommt woher? Jamaika. Stimmt nicht. Southwest Ghana. Die sagen ihn jetzt als Ghana an, aber er hat immer noch diese Reggae-Musik aus Jamaika. Ja, Ghana spielt ja dann gegen USA. War das morgen? Ja. Genau, morgen Abend. Und Deutschland gewinnt ja dann gegen England. Nee, war das nicht heute. Stimmt, das war heute Abend. Morgen Abend ist ja Argentinien gegen Mexiko. Ich habe mir jetzt hier einiges zu dem Match geschrieben. Ich könnte das jetzt alles wiedergeben, das wäre aber Quatsch. Erzähl mal was zu dem Match. Wie war denn das Match? Vor allen Dingen, wie lang war denn das Match? Das Match ging 16 Minuten und 28 Sekunden. Das wollen wir mal Move für Move durchgehen. Ja, wollen wir das. Ich lese das vor. Drew kann recht schnell die Oberhand gewinnen und bearbeitet den linken Arm von Kofi. Man wieder versucht, Kofi Attacken einzubringen, wird aber schnell wieder ausgekontert. Es gibt eine recht lange Heal-Phase, bis Kofi mit einem DDT kontert und einige für ihn typische Moves zeigt. Die Heal-Phase nennt man Heat. Ja. Boom Drop, doch vor dem Trouble in Paradise kann McIntyre flüchten. Kofi kommt mit einem Springboard Tornado DDT zurück, Count bis 2. Drew schmeißt ihn mit einer Powerbomb von der Ecke, bekommt aber trotzdem den SOS verpasst, was Kingston den Two-Count einbringt. Bei einem anschließenden Move wird der Referee K.O. geschlagen. Drew kann den Future Shock einsetzen, doch der Ref kann natürlich nicht sehen, worauf er Teddy Long in den Ring fordert. Er schmeißt ihn in den Anzug des offiziellen Refs zu, dieser muss diesen Anzug anziehen und soll das Cover an Kingston zählen. Theodore Long weigert sich, bis 3 durchzuzählen, worauf Drew McIntyre sehr wütend ist. Und kurz vor dem nächsten Future Shock kommt dann Matt Hardy mit dem Twist of Fate. Trouble in Paradise wird nachgesetzt von Kofi Kingston. Und Theodore Long zählt den Pinfall durch und überreicht Kofi Kingston zufrieden den Titelbelt. Genau, also den Gürtel. Und das ist auch der Grund, weshalb Vince McMahon offensichtlich vorher weggefahren ist, damit die dann nicht sagen können, ja, warum konnte das denn passieren und Vince McMahon hätte nicht eingegriffen, weil Drew ja offensichtlich sein Liebling ist. Ja, guter Opener, sehr guter Opener. Ich fand es überraschend, dass er so gut war, auch Bester. so viel Zeit bekommen hat mit 16, Ich habe hier 18. ja sehr ausführliche Notizen. Bester Opener seit langem. Ja. Langes Match. Leider der falsche Sieger. 3,5 Sterne. Ja, also ich fand das erstmal sehr gut, dass diese Heel-Phase, Heat, ja, Heat. gut durchgesetzt wurde, nicht irgendwie durch, abgebrochen, auch wirklich gut Zeit bekommen hat. Auch wieder diese Versuch von Kofis Oberhand zu gewinnen, alles sehr schön. Dass die Storyline mit Theodore Long und Matt Hardy hier in das Match mit integriert wurde, fand ich gut. Es war leicht Overbooking, aber das war okay. Man wollte das ja beim Pay-Per-View nochmal bringen. Ja, sowohl wrestlerisch als auch storymäßig ein guter Opener. Zudem ist hier ein gewisser Spannungsaufbau zu dem, was als nächstes passiert. Ich gebe 3,5 Sterne. Ja, schade, dass Drew McIntyre jetzt wieder nach Schottland deportiert wird. Mal sehen, was da passiert. Ja, ist ja so, weil Vince McMahon ist ja jetzt außer Gefecht wegen der NXT und dann muss ja. Ja, der ist jetzt in den nächsten 5 Wochen außer Gefecht. Schätze ich. Ja. Ja. Backstage wird die Hart Dynasty von Savannah, die er jetzt übrigens rausgeschmissen worden ist. interviewt. Die hat irgendwie nur sehr kurz sich da Ja, gehalten. Das ist die, die sie gleich wieder gekündigt haben, ne? die war ja jetzt Announcerin, die ist da auch recht schrecklich, aber ich habe gelesen, die soll recht gut im Ring sein, aber naja. Haben sie aber gekündigt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist korrekt, war auch nie aktiv in einem Match, immer nur Announcerin. Außer bei Florida Championship Wrestling. Also Ich meine jetzt in aber der ja WWE, Development. also ich habe von Ja. denen nie ein Match gesehen. Ich auch nicht. Ja, hier wird klar, dass es heute noch ein Six-Man-Tag-Team-Match gegen die Usos geben wird. Und Natalya sagt, dass sie Brett heute stolz machen werden. Sie werden am heutigen Vaterstag kämpfen. Da war sogar mal ein akzeptables Promo von hier, nicht Davey Boy Smith, sondern, wie heißt er, D.H. Smith. Der hat sonst immer so furchtbare Promos und das war eins, wo er sagte, Brett ist wie ein Vater für ihn, was recht überzeugend kam. Ansonsten, das Promo, was dann wieder bei Raw kam, war schon wieder eine Katastrophe. Das ist ein bisschen schade, dass die Hart Dynasty, mit Ausnahme von Natalya, die bei den Promos sehr gut ist, Ja, ich Die weiß auch beiden nicht, Männer warum sind sie. irgendwie nicht so toll in den Ich Promos. weiß auch nicht, warum die nur Natalia reden lassen, so als Ja, sie, Begleiterin. weil sie besser ist als vom Promo her. Vom Promo her, das macht sie Ja, relativ davon her sollten die natürlich. wirklich nur Und Natalia da reden lassen. bei Tyson Kidd, also beim Tyson Kidd hat man das bei Raw gemerkt, der hatte ja seinen auswendig gelernten Texter. Ja, furchtbar, das war wirklich so, als wenn er Ja, ein man sollte halt auswendig gelerntes Gedicht man aussagt. sollte Natalia halt als Managerin nehmen, Ja. als dass sie spricht, weil dann wird das auch was. Ja. Divas Championship Match. Mariz gegen Gail Kim gegen Alicia Fox gegen Eve Torres. Eve Torres hatte den Titel. Noch. Es beginnt an einem wilden Noch. Brawler. Es gibt zum Anfang schon viele Pinfalls. Beziehungsweise dann ja Nearfalls, die von den anderen Wichtern unterbrochen werden. Beide Faces zeigen Armbars. Folgend zeigt jeder mal einen Submission Hold gegen Mariz. Eve und Gail zeigen beide einen Hold gegen Fox. Eine klare Dominierende ist nicht zu erkennen. Eve zeigt den Moonsault gegen Mariz. Alicia schmeißt Torres aus dem Ring und zeigt den entscheidenden Pinfall. Alicia Fox, also neue Women's Diva Championess. Auch ein Risikotipp von mir, der richtig war. Sehr seltsam. Ich habe hier übrigens folgende Notizen dazu stehen. Vor Divas F4W. Ein Stern. Gehen. Das waren meine Notizen. Ja, was soll das heißen? Langweilig. Also. Ja, ganz unterhaltsames Steven-Match. Anfangs haben die Finn auch leichte Probleme mit dem richtigen Timing. Später sieht man einige ganz nette Aktionen. Das Problem ist nur, dass die Actions ungeordnet ist und oft alle 4 Diven gleichzeitig im Match stehen, wodurch man das Gefühl eines einfachen Brawls bekommt. Fünf Ich guck, Minuten. ich habe nur gerade geguckt, was du für ein Zeichen hinter dem Namen Torres hast. Da ist irgendwie ein komisches Zeichen, ein Ja, Copyright-Zeichen oder so. das ist das Zeichen für Champion. Das hat er mir automatisch im Schreibprogramm gesetzt. Ach so, da hast du wahrscheinlich Klammer auf, C, Klammer zu und dann macht er ein Copyright Ja, draus. so macht man das, aber das sieht ja auch ganz nett aus, ne? Ja, ist Das in ist halt Ordnung. so ein, Ja, so ich ein Champion. sah nur komisch aus, deshalb habe ich gerade drauf Ist halt so geguckt. ein Champion-Zeichen. Ja. 5 Minuten 42, ich gebe dem Match 2 Sterne. Du? Ein Stern. Okay. Langweilig. Rey Mysterio und Big Show treffen Backstage aufeinander. Big Show sagt, er respektiere Rey, doch wenn es zum entscheidenden Moment kommt, würde er gegen Mysterio seine Faust einsetzen und World Champion werden. Rey meint aber, sein Herz wäre größer. Das Interessante ist, wenn man da sozusagen sieht, weil Big Show dann so seine Faust nach oben nimmt, quasi auf Kopfhöhe von Rey Mysterio, ja. Dann sieht man, dass die Faust von Big Show fast so groß ist wie der Kopf von Rey Mysterio. Das war schon sehr eindrucksvoll. Das ist ja, genauso, wenn ich meine Faust hier so hochhebe gegen Mirko, da sieht man, wie klein der Mirko ist. Da kann ich dann nur lachen. Der Theme-Song Showstopper ist von Toby Mac, das Album gibt's, Tonight der, gibt es nur auf iTunes. Das Titellied. Wieso gibt es denn das Album nur auf iTunes? Gibt es nicht bei Amazon? Hast du geguckt? Das ist exklusiv iTunes, das ist sehr schade. Ich finde den Song nämlich sehr gut, wenn es den auch bei Amazon gäbe, hätte ich mir den vielleicht schon runtergeladen. Ich nicht. Aber so nicht. So gut gefällt er mir nicht. Also Gaslight Anthem hat mir gerade besser gefallen. Ja, ist jetzt ja was anderes. Ne? Genau, das ist halt richtige Musik. Chris Jericho kommt in die Halle. Er sagt, dass er in letzter Zeit anscheinend nicht mehr das heiße Thema wäre. Sogar Wade Barrett, sein NXT-Rookie, hat mehr Aufmerksamkeit als er. Er ist nun ganz oben angekommen und der wichtigste Performer in diesem Roster. Und es scheint, dass Evan Bourne ein weiterer von vielen ist, die sich bekannt machen wollen und dazu ihn benutzen. Bei Raw hat Bourne ihm ja die Shooting Star Press nach dem Match verpasst, was er als unfair ansieht. Doch er stellt sich seinen Gegnern und hat Bourne deshalb herausgefordert. Und dann vergleicht er noch wie eine Sternschnuppe, die erst ganz oben ist und dann herunterfällt, wird Bournes Karriere heute enden. Ja. Promo war solide, aber man hat sich gewundert, weil das war ja ein Match, was vorher nicht angekündigt war. Dementsprechend haben wir da auch keinen Tipp zu abgegeben. Ja, es gab heute zwei unangekündigte Matches. Einmal noch das Six-Man-Tag-Team-Match, was später noch kommt. Ich glaube, das war's. Ja. Ja. Und wir hatten uns ja schon gewundert. Es sind ja relativ wenig Kämpfe. Und obwohl zwei Matches dann noch dazu kamen... Ging der Pay-Per-View nur knapp über 2,5 Stunden. Ja, also so 20 Minuten weniger als sonst. Ja, die WWE-Pay-Per-Views sind, glaube ich, immer so 2,45, ne? Also 10 Minuten kürzer als sonst. Nein. Die TNA-Pay-Per-Views sind immer sehr lang. Schon 20 Minuten weniger als sonst. Wann war denn der letzte Pay-Per-View von WWE mal auf 2,55? Das weiß ich nicht, ich achte da aber nicht jedes Mal drauf. Ist lange her. Ich merke mir nicht jedes Mal, wie lange die gehen. Lange ist ja. Kurz Jericho gegen Evan Bourne. Ja. Jericho, Match des Abends. Jericho, hinter dem die Crowd klar steht, macht einen starken Start. Welche was? Ach, das Publikum. Bis Bourne dies mit einer Hurricane Runner umdreht. Jericho dominiert eine Zeit lang, wird aber immer wieder von den schnellen High-Fly-Moves von Evan Bourne unterbrochen. Evan Bourne holt Y2J mit einem weiteren Hurricane Runner von der Ecke. Einen weiteren Move kann dieser in die Walls of Jericho wandeln. Doch Bourne kommt ans Seil. Wütendheimer Jericho Bourne gegen das Kommentatorenpult, wird danach aber selber gegen die Stahltreppe geschickt. Dem Lion Salt weicht Bourne aus und will selber die Shooting Star Press zeigen. Y2J weicht selber auch nochmal aus und zeigt den Codebreaker, doch beim Pin legt Evan Bourne einen Fuß aufs Seil. Jericho ist frustriert. Evan kontert die Walls of Jericho mit einem DDT. Es folgt ein weiterer Versuch, die Shooting Star Press zu zeigen. Jericho will ihn mit einem Suplex von der Ecke schicken. Doch Evan Bourne hämmert Jericho face first auf die Matte und zeigt die Shooting Star Press gegen den auf dem Bauch liegenden Chris Jericho und den überraschenden Pinfall. Wie lange war das insgesamt? 12 Minuten 4. Oh, 12 Minuten 4. Ich hätte sogar gedacht, das wäre eher so im 15-Minuten-Bereich. Ein gut gefülltes Match, das vor allem von der Spannung lebt. Immer wieder glaubt man, dass Jericho es schafft. Und dann der überraschende Sieg von Evan Bourne. Das Schlechte an diesem Kampf ist für mich wiederum, dass Jericho ein bisschen verjobbt wird. Das finde ich jetzt nicht so gut momentan. Nö, ich glaube, es ist nicht so gemacht. Ich glaube wirklich, dass sie... das Problem ist, dass sie vorher ihn zu oft haben verlieren lassen. Aber ich glaube wirklich, die wollen Evan Bourne ein bisschen pushen. Ja, ist ein bisschen problematisch, zumal Bourne vorher auch oftmals als Jobber antrat. Da das Match aber selber spannend war und schöne Momente hatte, gibt es eine gute Wertung in Form von 3 Sternen. Oh, ist für mich mein Kommentar 4 Sterne. A Star is Born ist mein Kommentar. Fand ich das beste Match des Abends und fand ich nicht. Ein wirklich ganz ausgezeichnetes, fast perfekt geführtes Match. Hätte vielleicht noch ein Stück länger sein können. Ich weiß nicht. Also fand das sehr gut. Ich glaube tatsächlich jetzt mal zur Storyline, was du gerade gesagt hast. Chris Jericho hat im Moment, auch wenn er das dem in Interviews widerspricht, hat ein bisschen Ärger hinter den Kulissen der WWE. Weil er die Moderation für diese Quizshow gemacht hat. Game Show, ja. Und diese Game Show läuft halt auf dem Konkurrenzkanal von dem Sender nicht USA, sondern NBC und zu NBC, zu diesem, also ist eigentlich so ein Senderkonglomerat, so ähnlich wie bei uns Sat1 und Pro7 ja auch zusammengehören. Und so ähnlich gehören wohl auch NBC und USA zusammen. Und die Game Show läuft halt bei ABC und ABC und NBC sind halt Konkurrenten und da soll er wirklich hinter den Kulissen ziemlichen Ärger für bekommen haben. Er hat dann versucht, das so ein bisschen runterzuspielen, indem er sagt, wäre alles Teil einer Storyline. Wahrscheinlich wird WWE, wenn das mit der Game Show, da scheint ja wohl auch nicht die erste Folge nicht so gut gelaufen zu sein, wenn das nicht richtig erfolgreich ist, dann werden sie wahrscheinlich daraus eine Storyline machen und sagen, hätte nie Ärger gehabt. Ja, wirklich Ärger gehabt. Und gleichzeitig hat sich WWE aber jetzt auch gedacht, weil die so viele Probleme dann halt mit Verletzungen auch haben und dann auf einmal Undertaker weg ist, dann ist Triple H irgendwie einen Film machen, dann ist Randy Orton verletzt und muss verletzt kämpfen, haben die sich auch gesagt, Mensch, wenn jetzt wirklich nochmal John Cena und Edge verletzt sind und Edge hat ja auch schon angekündigt, dass er sowieso in 2 Jahren in Ruhestand gehen will, dann brauchen wir neue Leute. Und dann haben sie gesagt, jetzt gucken wir mal, Rey Mysterio ist auch schon ein bisschen älter, ob wir auch mal jemanden so in dieser Größenordnung nach oben pushen können. Ja, gut, aber da kommt jetzt nicht so rüber, weil da ich finde jetzt so ein knapper Niederlage wäre besser gewesen und dann nochmal. Naja gut, das, was mich eher geärgert hat, ist, dass im Raw danach quasi das Match in kurz nochmal gebracht wurde und dann quasi Evan Bourne verloren hat. Das fand ich ein bisschen schade, weil dadurch der Sieg wieder so ein bisschen reduziert worden ist. Nee, also nochmal zu dem Match, warum ich dem in Anführungsstrichen nur 3 Sterne gegeben habe. Ich bewerte jetzt ja etwas strenger, also davon ja 3 Sterne. Ich fand das Match wirklich gut. Gar dagegen, 3 Sterne sind gut. 3 Sterne sind überdurchschnittlich. Ja, beim ersten Gucken fand ich das Match einfach nicht so herausragend wie zum Beispiel den Opener, den ich ja mit 1/4 Stern noch mehr bewertet habe. Ich hatte so ein bisschen das Problem, dass es wirklich schon ein einfaches Match war ohne große Story dahinter. Bei dem ersten Match hatte man die große Story dahinter. Zum anderen, ich fand es einfach nicht so spannend wie das erste. Das kann ich gar nicht sagen. Das Seltsame ist, bei dem Match hier war ich weniger sicher, wer jetzt eigentlich der Sieger wird. Also und vielleicht lag es auch daran, dass ich da jetzt nicht so großartig schlimm fand, dass mir jetzt nicht großartig interessiert, wer gewinnt, weil es letztlich nicht groß was ändert, weiß ich nicht. Ich fand es schon bedeutender als das erste, weil es halt wirklich darum geht, ob man Evan Bourne wirklich ganz nach oben pusht, auch bis hin in den Main-Event-Bereich. Dadurch, dass man ihn ja mit in Raw davor mit John Cena ins Tag Team gebracht hat und so ein paar Segmente und quasi versucht, auch in diesem halt Kinder- und Jugendlichen-Segment, in dem John Cena ist, ihn quasi durch John Cena mit dahin zu ziehen, fand ich das schon auch ein wichtigeres Match als beispielsweise ein Intercontinental-Match, weil der Intercontinental-Titel zwar eine schöne Historie hat, aber vom WWE ja leider ein bisschen stiefmütterlich im Moment behandelt wird. Deshalb, also für mich war das absolut das beste Match des Abends. Ja, Match war außerdem gut. Außerdem, also technisch war es perfekt geführt. Von der Struktur her war es perfekt geführt. Vom Ablauf her, von der Spannung war es sehr, sehr gut. Und wie gesagt, der größere Hintergrund. Wie geht es jetzt weiter mit Evan Bourne? Das war für mich die Frage. Weniger wie es mit Y2J weitergeht. Ich fand es gut. Aber ich hatte beim ersten Gucken nur mal, es fehlte einfach diese extrem große Spannung. Also mir gefiel es halt so, ich habe so bewertet, Bruder. Ja, ist ja gut. Man kann ja auch unterschiedlicher Meinung sein. War halt die erste Meinung. Durchaus auch unterschiedlicher Meinung sein. Ich habe es dann ja auch nochmal geguckt, aber ich habe da auch viel gelesen. Match des Abends von vielen, nicht von allen. Einige waren auch eher so meiner Meinung. Aber es veränderte sich nicht großartig. Wie gesagt, für mich war es Match des Abends, aber das sehen wir ja dann noch am Ende, was bei dir Match des Abends geworden ist. Mal gucken, wie dich das bewertet hat. Es geht weiter mit der Videozusammenfassung zum Match um den World Heavyweight Title, wo wir auch wieder sehr viel von Kane sehen. Man kann also stark davon ausgehen, dass Kane in irgendeiner Weise auftaucht. Das fand ich schon schlecht. Also ja. Wenn ein World Title Match ist und dann blenden sie jemanden ein, der nicht in dem Match überhaupt mitkämpft und zeigen den die ganze Zeit im Video. Das ist zu klar, dass das alles abgemacht und abgestimmt und abgekartet ist. Das hat mir nicht gefallen. Es war eines der wenigen Videopakete, weil bei den Videopaketen ist WWE ja eigentlich sonst immer perfekt und sehr, sehr gut. Es war eines der wenigen, was mir deshalb nicht gefallen hat. Mirko guckt die ganze Zeit nach draußen, da scheint die Sonne, aber sonst sehe ich da nichts. World Heavyweight Championship Match. Wer ist denn eigentlich der Champion? Big Show gegen CM Punk, gegen Rey Mysterio, gegen Jack Swagger. Jack Swagger ist hierbei der Champion, wie du an meinem tollen Zeichen hier siehst. Und der Jack Swagger hat das Copyright. Ja, klar. Weil das ist Copyright. Der Copyright-Titel. Big Show dominiert lange das Geschehen, verpasst einen Knockout-Punches, bis Rey Mysterio ihn mit einem DDT, was nicht gerade so... Das ist ein bisschen komisch, ne? So ein kleiner Mensch, so einen Dicken da mit einem DDT zu Boden reißt. Ich lese ja gerade das Buch Feindesland von Oliver Uschmann mit einem Hartmut und Ich-Band. Und der Oliver Uschmann ist ja auch bekennender Wrestling-Fan, was in den Büchern auch vorkommt. Und da gab es in vergangenen Büchern auch dann schon mal einen Hinweis, dass in der WG dieser beiden Hauptpersonen zum Beispiel noch Kartons mit alten Ausgaben der Power Wrestling Zeitung rumliegen und so. Und in dieser Ausgabe verpasst er Jugendlichen auf dem Nachbarbalkon, die mit einem Luftgewehr auf seinen Kumpel da geschossen haben, verpasst er dann auch Wrestling-Moves. Der eine nimmt ihn in den Figure 4, um ihn festzuhalten. Dann kriegt jemand noch einen DDT verpasst. Also ist sehr schön. Und so ein DDT gegen ein Kind, das ist eine Sache. Aber so ein DDT von einem Kind gegen Big Show ist schon eine andere Sache. So viel dazu. Mysterio holt ihn also mit dem DDT von dem Bein. Und jeder versucht jetzt Big Show zu covern. Aber ab hier liegt Big Show dann längere Zeit außerhalb des Rings, was auch ganz cool ist. So, ab hier bekommen wir dann die typische Fatal Four-Way-Kost, bei der jeder gewinnen will, von den anderen wieder unterbrochen wird. Und so weiter und so fort. Nach einiger Zeit kommt Kane mit einem Sarg rein und wird CM Punk in eben diesen verfrachten. Das verhindert Luke Gallows, der dann mit dem Anführer der Straight Edge Society vor Kane flüchtet. Im Ring gibt es 6-9 und Springboard Splash von Rey Mysterio gegen Jack Swagger zum Sieg. Nach nur 10 Minuten 28. Erstens hätte ich mir Swagger lieber als Titelverteidiger gewünscht. Rey Mysterio als Titelhalter ist immer so eine Sache, weil er immer nicht so fantastisch ankommt und so mir auch irgendwie nicht so 1A gefällt. Ja, das ist wohl eine Belohnung gewesen, weil Rey Mysterio sollte ja eigentlich jetzt eine ganz lange Urlaubspause bekommen und der hatte ja einen Urlaub auf Hawaii geplant. Und weil er dann derjenige war, der den Undertaker verletzt hat, da hat man ihn nochmal gefragt, komm, kannst du nicht, solange der Undertaker weg ist, trotzdem dabei bleiben. Und dann hat man, weil Rey Mysterio halt auch so ein mittlerweile ja schon recht alter und noch traditionell denkender Wrestler ist, dem der Titel noch wichtig ist, hat man wohl, als er gesagt hat, ja okay, dann sage ich meinen Urlaub auf Hawaii ab, man ihm wohl zur Belohnung quasi den Titel gegeben. Außerdem waren die alle sehr unzufrieden auch mit Jack Swagger, was aber an den Schreibern liegt. Denn so wie die ihn gebuckt haben, konnte der als Champion nicht überzeugend wirken. Denn der hat, glaube ich, 2 von 6 Kämpfen gewonnen. Immer bei und ich glaube, 3 verloren und 1 war irgendwie so eine Doppeldisqualifikation oder irgendwie sowas. Mhm. Also von daher, wenn man als Champion die Mehrzahl der Kämpfe nicht gewinnt, dann kann man auch nicht bei den Fans als überzeugender Champion auftreten. Interessant war, dass Rey Mysterio tatsächlich den Champion gecovert hat. Mhm. Es gab nämlich im Vorfeld viel Kritik, dass bei diesen Fatal Four Ways ja gar nicht der Champion gepinnt wird und eigentlich das ja ungerecht wäre, dass er dann seinen Titel verliert. Und dieser Kritik wollte WWE wohl diesmal dadurch entgegenwirken. Ja. Ja, das war schon interessant. Ich bin mal gespannt. Rey ist schon, die hatten ja, ich glaube, das war den Tag davor, war ja, glaube ich, das war ja die große Hausshow, glaube ich, im Madison Square Garden in New York. Da ist Rey Mysterio ja wohl ganz übel ausgebuht worden. Und bei dem Pay-Per-View gab es schon auch ein paar, die nicht so richtig zufrieden mit ihm waren. Also es war so ein bisschen die Reaktion wie bei John Cena. Viele, die auch gebuht haben und halt so eher die Jüngeren, die stark gejubelt haben. Mhm. Das wird jetzt interessant, wie das mit dem Titel ist. Es gab im Main Event auch laute Let's Go Cena von den weiblichen und dann Cena Sucks von den eher tieferen Stimmen. Ja. Rufe lauter. Unterhaltsames Match, das aber für mich ein bisschen zu viel Standardkost war. Hast du eigentlich das Run-In von Kane beschrieben? Ja. Den Sieg von Mysterio fand ich überraschend, hätte mir aber lieber eine Titelverteidigung von Jack Swagger gewünscht. Kane, den ich eher im Match als Wrestler erwartet hätte, hatte nur einen kurzen Auftritt. Ein weiteres Problem war, dass das Match einfach zu kurz war mit seinen 10,5 Minuten, 2/3 Sternen. Heidewitzka, ich gebe dem 3,5 Sterne, sehr gutes Match. Ich habe dem sogar noch einen Abzug gegeben wegen des Kane-Run-Ins vom halben Stern. Ja, also ich hätte dem mehr sonst gegeben. Ich fand das Match sehr unterhaltsam. Die Moves saßen alle relativ gut, also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Wie lange ging es eigentlich? 10 Minuten 28. Ah, hätte ich gedacht, wäre länger gewesen. Ja. Nee, fand ich schon eher eines der besseren Matches. Hat mich durchaus überzeugt. Ein Spot für den nächsten Pay-Per-View Money in the Bank, so im James Bond 007-Style, so spionagetechnisch. Ist mir gar nicht aufgefallen. Der war cool, der Spot. Der gefiel mir gut. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Cooler Spot. Jetzt freue ich mich schon wieder auf den nächsten. Ich weiß nicht, hast du schon irgendwelche Informationen, was bei Money in the Bank dann jetzt passieren wird? Ich habe den Eindruck, es gibt Titelmatches. Es gibt, ja, es gibt normale Titelmatches und es gibt parallel zu dem normalen Geschehen beim Pay-Per-View dieses 8-Man-Ladder-Match mit dem also Money in the Bank. Ein Money in the Bank, nicht zwei pro Brand. Nein. Das ist okay, das heißt im Prinzip wie bei WrestleMania. Ja. Das Blöde bei diesem Pay-Per-View wiederum ist, dass der am 18. ist und genau am 18. sind wir gerade im Urlaub, sind wir gerade begonnen, einen Tag vorher, das heißt, da darf ich da ein bisschen drauf fahren. Ja, da werde ich wohl mal, kann mir das ja bei Sky dann kaufen, das werde ich dann mal aufnehmen, da kann ich dir ja mal die Aufnahme dann ausleihen. Ja, das wäre nett. Josh Matthews interviewt John Cena, der sagt, dass er bereit für die NXT ist. Guckst du dir denn, wenn du im Urlaub bist, vorher im Internet die Ergebnisse an oder wartest du so lange? Nein. Ich gucke das alles nach, ich werde nicht ins Internet gucken. Das heißt, du guckst kein einziges Mal, auch für die Raw-Sendung und so, nicht ins Internet? Da brauchst du ja, wie lange seid ihr im Urlaub? Was, 10 Tage? Ja, eine Woche. Eine Woche. Naja gut, das geht. Das kann man machen. Man hört im Hintergrund genau, hier schon die Vuvuzelas tröten. Ich gucke dann genau den Pay-Per-View und die eine Woche nach. Das ist das. Und ich werde auch mich nicht spoilern lassen. Ich werde wirklich vorher nie... Ich schicke E-Mails. Nein, das machst du nicht. Aber du liest ja keine E-Mails mehr. Ich habe ja heute auch eine geschrieben, da hast du gar nicht drauf reagiert. Ich habe heute Morgen zuletzt geguckt. Ja, da heute Morgen aus dem Zug hatte ich geschrieben. Ja, wann denn? 6:45 Uhr. Ja, das kann ich, da ist nichts angekommen. Ehrlich nicht? Warte mal. Weil ich hatte noch geschrieben, sitzt jetzt im Zug und macht jetzt das und hatte gesagt, nur dass ihr Bescheid wisst, dass ihr mich auch völlig abholt. Wie, du hast 1, 2, 3, 4 als Passwort? Ich habe um 6.37 Uhr zuletzt mal die E-Mails gescheckt, Thomas. Leider 8 Minuten vorher. Hoffentlich brummt das jetzt nicht. Du hast WLAN, du hast ja kein Telefon. Soll ich mal brummen lassen? Nee, lass mal, Thomas. Okay. Josh Matthews Interview. Also das war das mit dem Brummen, was ich meinte. Josh Matthews. Josh Matthews? Was macht denn Josh Matthews? Das habe ich nicht gesagt. Achso. Interviewt John Cena, der sagt, dass er bereit für die NXT Rookies ist. Die Statistik, dass bisher alle, die im Feld vorher, also bisher an diesem Abend gewechselt haben, meint er, dass der als WWE Champion heute Abend geht, sich dies erarbeiten muss. Ja, das muss er aber auch. Mist kommt mit einem Mikro und textet Arsch. Mist? Was ist das denn? Ach, so kennst du noch diesen diesen Wrestler The Green Mist oder wie der nannte? Das war The Missing Link, der Wrestler und der hatte diesen Green Mist, diese grüne Flüssigkeit und hat dann im Laufe des Matches, ich weiß gar nicht, ob der eine Kapsel oder was im Mund hat, muss wohl, der hat dann irgendwann im Laufe des Matches quasi diese grüne Flüssigkeit seinem Gegner ins Gesicht gespuckt. War das nicht Tajiri? Der hat den Green Mist auch benutzt, aber der erste, der das benutzt hat, war The Missing Link. Das war in den 80ern. The Miss kommt mit einem Mikro und textet, ich kann heute nicht lesen, und textet R-Troops WhatsApp in The Miss um. Das war ganz gut. Ja, spaßig, aber ernsthaft, dann nimmt man das Match dadurch nicht wirklich. Aber der Eingang von The Miss war gut. Er hat so zwei Stufen gerappt und hat dann statt immer WhatsApp The Miss gerufen. Wollte seine Leute dazu, das Publikum auch dazu bringen. Die haben dann natürlich nicht so richtig, obwohl ein bisschen schon auch. Und am Ende, also zwei Strophen hat er hingekriegt und dann stand er im Ring und an die dritte Strophe konnte er sich nicht mehr erinnern. Und dann hat er sich das Mikro immer so an den Mund gehalten und die Musik lief noch. Und man hat gemerkt, okay, aber er sagt jetzt nichts, ihm ist wohl was, er hat wohl was vergessen. Und er lächelte ab auch so und... Aber der Text wollte ihm auf Teufel komm raus nicht einfallen. Und dann hat er zum Schluss, glaube ich, noch sein And I'm the Miss and I'm Awesome. Was ja wirklich ein großartig ist. Das hat er sich schon bei The Rock, wie er das so macht, mit Mikrofon nach oben, hat er sich das schon gut abgeguckt. Dieses I'm the Miss and I'm Awesome finde ich toll. Awful? Nee, Awesome. Die Vuvuzela ist schon im vollen Gange da hinten. Ich weiß gar nicht, was meine ist. Hast du deine mitgebracht? Nee, leider nicht. Guck mal hier, man sieht das jetzt hier. Das ist die Vuvuzela. Man kann die Vuvuzela genau im Audacity an der Frequenz. Siehst du? Kann man genau identifizieren. Super, Thomas. Was gut wäre. Ich werde dich auch wieder als Download geben in der rechten Ecke. Es gibt ja schon was von dir als Download. Ich muss mal kurz hier ausschalten. Wir müssen das folgendermaßen machen. Wir werden, wenn die Sendung fertig ist, wenn wir noch eine Tonspur, dann die Sendung geht ja ungefähr 2 Stunden jetzt noch. Und dann werden wir 2 Stunden noch. Und das legen wir dann als Parallelspur und dann kann man so ähnlich wie man bei den Fußballspielen jetzt dieses immer als Tonspur hat, kann man das hier auch quasi immer mit schön mithören. Im Hintergrund dann immer. So, Mirko, wo geht's denn weiter? The Miz kam R-Truth eigentlich auch noch. Ist dir eingefallen, dass bei dem R-Truth-Einmarsch, nachdem The Miz viel besser gerappt hat als er, keiner mehr mitrappen wollte? Nee. Ist aber so gewesen. Also so schwach war der R-Truth-Eingang noch nie. United States Championship Match, R-Truth gegen The Miz. Wer ist denn eigentlich der Champion? The Miz. R-Truth zeigt sich aggressiv und kann sich so gegen The Miz behaupten. Ein Irish Whip von R-Truth kann Miz auskontern und so die Gewalt über seinen Gegner. Was heißt denn eigentlich Irish Whip übersetzt? Weiß ich nicht. Irische Peitsche. Ja. Ja, ist so. Whip heißt Peitsche. Ich weiß nicht, warum der Move so heißt, aber so heißt das. Okay. Dann musst du mal Finlay fragen, warum das so ist. Der Finlay, der ist ja Ire. Oder Sheamus. Sheamus ist ja der erste irische Champion der WWE. Durch mehrere Submission Holds versucht er, Truth Schaden zuzufügen. The Miz zeigt sich nach einiger Zeit übermutig und R-Truth kann einige Moves zeigen, bis es wieder wechselt und Miz einen Superplex plant, den Truth aber mit einem Dropkick kontert. Suplex Dana bringt den True Count. Nachfolgend kann Miz Truth auf die Seile hämmern und die Dominanz zurückgewinnen. Clothesline geht daneben, Miz bleibt in der Ecke hängen. Scissors kickt, doch Miz berührt beim Cover das Seil. Dem Crossbody weicht Miz aus. Mhm. R-Truth zeigt trotzdem ein Small Package Kickout. Miz kann dann aber eine Art Bulldog in ein Roll-Up verwandeln und gewinnt. Ein unnötiges Match. Das fand ich gar nicht so schlecht. Das war die Vuvuzela wieder. Ich fand das Match nicht so schlecht, aber das Match war nicht so gut wie die davor. Ein unnötiges Match, das sich stark in die Länge zog und nicht groß interessierte. Wie lange ging es denn selbst insgesamt? Als Truth sich aus der langen Heel-Phase befreite, gab es keine Reaktion von der Crowd. Zwischendurch waren sogar boring Chants zu hören. Wie lange ging das Match? Diese überhaupt? Zeit hätte man besser einem anderen Match geben können. 13 Minuten 23. Das ging aber lang. Ich gebe 2 Sterne. Ich habe dem Match 3 Sterne gegeben. Also es ist auf meiner Bewertung bisher mit Ausnahme des Steven-Matches auch das am schwächsten bewertetste Match. Und offensichtlich haben aber auch, das wird ja gerne so gemacht bei Pay-Per-Views, haben die beiden auch die Ansage bekommen, sozusagen das Publikum wieder so ein bisschen runterzubringen. Die Idee von der Card war wahrscheinlich, okay, da kommt erst diese Smackdown Fatal Four-Way. Wahrscheinlich dachten die ja erst, nach dem Match ist das Publikum voll außer Rand und Band. Und dann müssen wir die mal... Ja, von der Idee her. Das wussten die natürlich nicht von der Ausführung. Aber wahrscheinlich dachten die sich, okay, jetzt kommt erst dieses Smackdown-Supermatch. Dann müssen die erst wieder ein bisschen runtergefahren werden, damit bei dem Raw-Match die Leute wieder sozusagen genug Energie haben, um da auch gut mitzugehen. Ja, sowas nennt sich Wunschdenken. Todd Grisham ist... Das müssen die aber vorher analysieren, ne? Weil die müssen von der Card her müssen die es ja so aufbauen, dass es von der Dynamik passt. Das haben wir ja bei dem WrestleMania gesehen, mit dem, als dann das Undertaker-Shawn-Match war und später dann Triple H gegen Randy Orton kam. Da war ja bei Triple H gegen Randy Orton tot, weil die im Prinzip nicht berücksichtigt haben, dass der eigentliche Main-Event Undertaker gegen Shawn Michaels ist und sich die Leute da schon auspowern. Ja, mal abgesehen davon, dass der Main-Event noch nicht so viel war. Ja. Todd Grisham ist bei Edge, der Rated-R-Superstar, sagt auf Cena lasse nun starker Druck. Orton ist verletzt, auch wenn er das nicht zugibt, und Sheamus weiß im Inneren, dass er nicht in dem Main-Event zu den anderen gehört. Und er selbst, Edge, hat nur in seinem Kopf, wie er Fatal 4-Way als neuen Champion verlassen wird. Ja, also das war überzeugend. Da kann man sagen, er wird wohl gewinnen. Hat Dynasty gegen Usos, ein Six-Man-Tag-Team-Match. Also, wer sind denn eigentlich die Usos? Also, D.H. Smith, Tyson Kidd und Natalya gegen Jimmy und Jay Uso und Tamina. Wer sind denn eigentlich die Usos? Weißt du das? Ich hab gerade gesagt. Ja, aber wer ist das von der Historie? Tamina ist die Tochter von Superfly Jimmy Snuka. Ja, glaube ich auch. Und die anderen sind auch irgendwas, was ich gerade vergessen habe. Genau, also auch diese aus der Historie der Samoaner, die gehören wohl irgendwie zu Afa und Zika, sind wohl auch von denen trainiert worden. Sehen aber nicht so aus, wie man das von den Samoanern bisher kannte. Also auch Umaga gehört dazu oder Rikishi. Der eine hat wohl auch irgendwie eine Verwandtschaftsbeziehung zu Rikishi, hat auch mal einen Move gezeigt. Dann sagte Matt Striker auch, das war ein Move so wie bei Rikishi. Aber die sind nicht so dick, wie das bei den Samoanern sonst häufig ist. Die sind schon ganz gut Jimmy besser, und Jey Uso auseinanderhalten. Besser austrainiert. Nee, bisher noch nicht. Dafür habe ich die zu selten gesehen. Natalya und Tamina fangen an. D.H. Smith kann einige Moves gegen einen Teil der Usos zeigen. Tyson Kidd wird eingetaggt. Hier können die Usos sich nun durchsetzen und die Hearts verarbeiten. Samoan droppt die Hearts verarbeiten? Zu was verarbeiten? Bearbeiten. Ach so, ich dachte zu verarbeiten. Samoan Drop gegen die Barrikade als Kid einen Move nach draußen zeigen will. Längere Heal-Phase, bis Kid Uso gegen die Ecke rennen lässt. Natalya macht Tamino fertig. Kid zeigt einen tollen Sprung nach draußen. Tamina kann einen Samoan Drop zeigen. Beim folgenden Splash weicht Natalya aus und holt durch eine einfache Clothesline den erfolgreichen Pin vor. Ja, das war eine Diskus-Clothesline. Disco-Clothesline. Diskus, wie vom Diskus werfen. Mit so einer leichten Drehung ist das dann halt. Das war ein bisschen komisch als Move zum Finish. Was interessant ist, diese Tamina, die ist noch im Prinzip ganz am Anfang. Die hat noch gar nicht viel trainiert und haben viele auch gesagt, die haben sie viel zu früh geholt. Aber die ist eigentlich jetzt fast schon besser als alle anderen Frauen da in dem Roster. Mit Ausnahme halt von Natalya oder bis Phoenix. Aber so halt diese üblichen Diefen, die man so in dem Fatal 4-Way zum Beispiel Phoenix gesehen hat. Phoenix noch nichts mehr. Nee, die ist ja auch verletzt. Hier war Neues gelernt. Und die... ja, deshalb musste die den Titel abgeben. Die hat, glaube ich, eine Schulterverletzung. Ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, Schulter oder Nacken oder irgendwie sowas. Also die Tamina, wenn die schon so ist, so jetzt in dieser Qualität, obwohl die ganz am Anfang steht, aus der könnte was werden. Bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Das Gimmick so, die Samoana, das finde ich, passt an ihr mal gut zur WWE, weil das ist halt nicht so das Normale, das ist dann relativ einprägsam. Also es könnte mir schon gefallen. Ja, das Match war wieder durchaus... Achso, ja, ich muss ja noch mal einen Kommentar zum Match sagen. Das war ein weiteres durchaus unterhaltsames Match, das aber für den Pay-Per-View nicht unbedingt geeignet war. Besser aufgeben bei einer Weekly, aber trotzdem besser als unsinniges Filmmaterial. 9 Minuten 28 und 2 Einfeldsterne. Ja, dem habe ich 2, 3, 4 gegeben. Mhm. Das war okay, aber nichts Besonderes. Wir kommen zum Main Event, WWE Championship Fatal 4 Match. Randy Orton gegen Edge, gegen Sheamus, gegen John Cena. John Cena ist Champion. Da ging es um den Raw-Titel. Ja, WWE Champion. Ja, das kann sich kein Mensch merken. Also ich weiß das nie, welches also der World und der WWE ist. Ich sag immer nur noch SmackDown-Titel und Raw-Titel. Das kann ich mir merken. Also das kann ich mir sehr gut merken. Ich nicht. Sehr gut. Ich nicht. Cena und Orton. Wieso kannst du dir das eigentlich gut merken? Ja, warum denn nicht? Ja, weil das schwierig ist. Ganz einfach. Nein. Doch. Es gibt ja auch ganz einfach mehr. Der WWE-Titel ist der Dreh-Titel, das weiß man. Und dann bringe ich das direkt mit John Cena und Raw in Verbindung. Das ist ganz einfach. Ja, aber John Cena war ja früher bei SmackDown. Es gibt ja auch zwei Boxen. Es gibt ja eine zum SmackDown und eine zum Raw-Titel. Aber die Boxen, einmal zum WWE-Champion Alt-Titel und einmal zum World-Titel. Genau, aber die Boxen, da steht das nicht drauf, ob das Raw oder SmackDown ist. Ja, das sieht man ja auch am Titel. Bist ja nicht blind, du. Das sieht man doch. Aber das steht da auch an der Seite. Das drauf. Ist der Titel da abgebildet? Auf erstens den ist der Titel da groß abgebildet und zweitens steht das mit Sicherheit auch an der Seite drauf. Und ist bei dem Raw-Titel dieser drehende Titel, weil der war ja nicht immer der drehende Titel und das ist ja die Geschichte, oder ist da einer aus der früheren Zeit abgebildet? Das ist bestimmt der drehende, denke ich mal. Ja, werde ich schon. Also ich habe auf jeden Fall die Box mit dem Titel, den früher Bruno Sammartino mal kurz hatte. Ich habe da keine von. Aber Moment, der Bruno Sammartino, das müsste doch eigentlich der WWE-Titel sein. Weil der war ja früher WWF-Champion. Da müsste doch der andere eigentlich der sein, der früher bei WCW war. Also der NWA-Titel mit Harley Race und Ric Flair und so weiter. Aber ich meine, die Box, die ich habe, das ist die ältere Box. Und das da ist die World Heavyweight Championship Box, die ist jetzt letztens erst rausgekommen. Ah, okay, dann ist erst das WWE rausgekommen, weil da ist nämlich Bruno Sammartino dabei. Und das ist ganz klar WWE. Beziehungsweise damals WWWF. Letztens bei irgendeiner Weekly-Sendung bei Raw Hard Pressure hat sich auch wieder verredet, der meinte da WWF. Finde ich auch gut. Ich finde das auch albern da mit dem. Jetzt, Ja, vor allem, also nicht nur albern, es ist vor allem schrecklich, wenn du dir jetzt irgendwie so zum Beispiel WrestleMania 17, eine der besten WrestleManias überhaupt, aber die kann sich ja jetzt gleich mehr neu auf DVD kaufen. Das hältst du nicht aus mit dem. Genau, da bin ich, also bei der 17er bin ich froh, dass ich da noch die Originalbox habe. Wo man sich die ganz angucken kann. Das ist auch schade für die Gesamtbox. Das bringt diese Gesamtboxen auch reduziert den Wert so ein bisschen. Ja, vor allem ist das ja auch nicht schön ausgeblendet. Das ist, wenn dann Referee vorläuft vor dieser Ausblendung, dann ist es weiter ausgeblendet. Ja. Das ist ganz schrecklich. Das ist auch albern. Also wir haben es dem Naturschutz zu verdanken. Also nieder mit dem Naturschutz. Das ist unser neues Projekt. Genau. Tötet die Panda-Bären. Denn die sind ja das Symbol vom WWF. Du bist aber auch nett heute. Ja, ist doch so. Die haben doch Schuld. Super. Diese Sendung ist nicht jugendfrei. Das liegt aber nur an den Vuvuzelas. Ja. John Cena und Randy Orton treffen aufeinander. RKO und FU kontern sie jeweils aus. Sheamus nimmt sich John Cena vor und arbeitet dabei mit Edge zusammen. Letztlich rollt Edge Sheamus ein, dieser rächt sich nach einem Nierfall, aber direkt. Nee, doch Orton plant einen. Ich habe nur gedacht, Edge gewinnt jetzt. Ich bin jetzt wieder voll drin im Match. Orton plant einen Superplex gegen Edge. Ja. Letztlich zeigt Edge einen Crossbody gegen Cena. Und letztlich zeigt Edge einen Crossbody gegen Sheamus, weil Orton ausweicht. Ja. Orton räumt im Ring auf, doch ja. Cena kommt und wird in den Ring gesuplext. Er bearbeitet von wem? Cena. Von wem wird Cena? Von Orton? Cena von Orton im Ring gesuplext. Er bearbeitet, also Orton bearbeitet Cenas Hand, bis Sheamus zurückkehrt. Ja. Cena zeigt seine bekannte Move-Kette gegen Sheamus. Der View wird mit einem Backbreaker von Orton gekontert. Genau, da kann ich mich dran erinnern. Das war so an der Ecke da. Ja, ja, genau. Die bekannte Powerbomb von Sheamus wird von Edge verändert. Orton zeigt sein DDT gegen Sheamus und John Cena gleichzeitig. Ah, ja, stimmt. Spearversuch von Edge an Cena, doch Edge rennt gegen die Ringecke. Und es das war der, übrigens, das war übrigens schwach, weil da hat man, also da hat man gesehen, dass er damit richtig gegen genau, das war nicht so, das war einer, der ist ein bisschen versemmelt worden, der Move. Edge rennt gegen die Ringecke und es folgt der Five-Knuckle-Shuffle. Hinten kommt Orton mit gegen dem Backbreaker. Gegen Orton, nicht gegen Edge. Edge war ja da in der Ecke, das war nein, gegen Orton, gegen, oder? Nein, gegen Edge, gegen Edge. War das gegen Edge? Hinten kommt jetzt nämlich Randy Orton mit dem Backbreaker. Mhm. Es soll der RKO gegen Edge folgen, doch Sheamus schmeißt Orton raus. Spear gegen Orton, der so gegen die Barrikade fliegt, doch Edge läuft direkt in den STF, wird aber von Sheamus erlöst. Sheamus kontrolliert das Geschehen, wird aber von Edge wiederum unterbrochen. RKO gegen Cena, doch Sheamus schubst den Referee rechtzeitig noch eben aus dem Ring. Spear gegen Orton, Kick von Sheamus gegen Edge, Nierfall. Edge speart Orton gegen die Barrikade draußen. Backstage gucken einige WWE-Stars, in Anführungszeichen Stars, das Match. Ja, das waren, glaube ich, R-Truth und die Heart Foundation. Und die gucken auch so, das Interessante ist, die zeigen dann auch immer so mit dem Finger auf dem ja, Fernsehbildschirm, allem, als wenn der eine zum anderen sagen wollte, guck mal, die wrestlen. Ja, vor allem anstatt, dass sie da irgendwie so einen Gemeinschaftsraum haben, wo ein Fernseher steht und alle sich da dann hinsetzen können vernünftig, steht mitten im Gang so eine Verkleidung mit so einem Vorhang, mit aber so einem Fernseher. Aber es war schon ein schöner Fernseher, schöner Flachbildschirmfernseher. Aber der Fernseher war okay, warum steht er denn mitten im Gang mit und so einem... Und kannst du dich erinnern, dass wir das letzte Mal, als wir das letzte Mal zusammen Wrestling geguckt haben, dass wir auch immer dann so, guck mal da, Suplex. Immer so mit dem Finger zeigend auf dem Bildschirm, da, Suplex. Also das ist, wenn man den Armwrestlern sagt, jetzt tut mal so, als wenn ihr Fernsehen guckt und die Schauspielern dann das Fernsehen gucken, ist immer eine Katastrophe. Man sollte den Leuten einfach sagen, guckt da einfach hin. Nicht irgendwie, macht da irgendwelche, furchtbar. Backstage gucken die dann Also auch mit der Filmkarriere, wenn das bei Batista auch so ist mit der Filmkarriere, wird das nicht. Das kannst vergessen. Aber Batista geht ja auch in MMA-Sport, da kommen wir aber in den Newsblog später noch dazu. Ja, die WWE-Stars werden aber von den NXT-Rookies dann unterbrochen. NXT 7 kommt in die Halle und fertigt John Cena ab. Wie heißen die jetzt eigentlich? Heißen die NXT 7? Heißen die Next 7? Heißen die N7? Das Problem ist, die werden ja jetzt teilweise schon als NXT bejubelt und das möchte aber ja WWE nicht, weil NXT ja die Sendung ist. Das heißt, für die Gruppe wollen die eigentlich einen anderen Namen, den müssen sie jetzt aber mal bekannt geben. Die werden allerdings schon viel bejubelt, also auch bei Raw nach dem Segment, wo die Vince McMahon fertig gemacht haben. Genau, viele. Das ist ehrlich, Vince McMahon wollte sich bei WrestleMania gegen Bret Hart eigentlich schon zum Guten drehen lassen und jetzt durch das NXT-Segment auch, aber das klappt nicht. Der ist so als Bösewicht so fest etabliert, dass alle, die ihn verprügeln, als Gute bejubelt werden. Sheamus nutzt den Angriff der NXT 7 und covert John Cena. Sheamus flüchtet direkt durchs Publikum, während Cena noch einiges abbekommt. Sheamus feiert am Entrance mit seinem Titel, wird aber direkt von den Rookies gejagt. Was ich nicht verstanden habe, wie hat er den Titel bekommen? Weil er ist ja sofort ins Publikum gesprungen. Der Titel liegt ja normalerweise bei den Announcern. Und dann ist er durchs Publikum und hinten auf die Rampe, wer hat ihm den Titel gegeben? Vielleicht ist er erst einmal dahin, als so durchs Publikum quer, einmal den Titel schnell hingeschnappt und dann wieder zum Entrance. Habe ich nicht gesehen. Nee, weil die Kamera auf die NXT-Lage gerichtet ist. Genau, und die waren da eigentlich alle in der Nähe. Also es war eigentlich komisch, wenn er da ist möglich. Ist aber schwierig. Ein gutes Match, das genau die Möglichkeiten eben dieser Matchart ausnutzt. Die Wrestler wechseln sich ab, es gibt Move an Move und solch tolle Kombinationen. Auch hier wurde die Story um die NXT-Lage wieder gut mit eingebaut. Das Ende mit der NXT gefiel mir persönlich gut und auch der Titelgewinn von Sheamus war überraschend und vielleicht auch ganz gut. 17 Minuten 25, mein Match of the Night. Nach erneutem Gucken, erst war ich mir da nicht so sicher, aber nach erneutem Gucken, wo ich auch nochmal genau alle Moves aufgeschrieben habe hier und so, fiel mir auf, das ist doch ein sehr gutes Match gewesen, 3,5 Sterne. Ja, ich habe dem auch 3,5 Sterne gegeben. War für mich aber nicht Match des Abends. Es war ein recht guter Pay-Per-View, also insgesamt Daumen nach oben. Und ich habe 3 Sterne mit 3 Matches mit 3,5 bewertet. Und das Chris Jericho Evan Bourne Match mit 4 Sterne. Das war für mich Match des Abends. Fazit. Fatal 4 war insgesamt auf jeden Fall. Wer fährt, zieht? Wo zieht? Achso, ja. Fatal 4 war insgesamt auf jeden Fall besser als der schwache Over the Limit Pay-Per-View. Und demnächst gibt es wieder Breaking Rights. Super. Da freue ich mich schon drauf. Wobei, letztes Mal bei Breaking Rights, da gab es dieses sehr gute Iron Man Match mit Cena und Orton. Das sollte ich mir eigentlich nochmal auf DVD. Oh je, nee. Das war ein tolles Match. Oh nee. Das hat vom Wrestling Observer irgendwas mit über 4 Sternen, 4 oder so bekommen. Oh nee. Zwar gab es bei dem Match teilweise einige Mängel und die vielen Titelwechsel finde ich nun auch nicht so toll. Hier kann man sich aber gut unterhalten lassen. Opener und Main Event stechen besonders hervor, doch auch ansonsten konnte man gutes Wrestling mit tollen Story-Fortsetzungen, etwas, das bei den letzten Pay-Per-Views oftmals eher im Hintergrund stand, genießen. 3 von 5 Titeln haben, glaube ich, gewechselt, ne? Also in jedem Fatal 4 hat der Titel gewechselt. Genau, und Interconti und US ist gleich geblieben. Ja, also von mir aus hätte der Titel eigentlich, also der World Title hätte auf jeden Fall best Backup bleiben sollen. Sheamus finde ich eigentlich ganz okay, wenn der wieder den Titel hat. Bei den Dieben interessiert mich das nicht großartig. Also das Einzige ist, was komisch ist bei Swagger nicht, sondern bei Sheamus, wie spielt er in diese NXT-Feder rein? Weil eigentlich haben ja die NXTler John Cena angegriffen, weil er halt der Champion war. Gehen jetzt die NXTler statt auf das Babyface auf den Heel los, weil er jetzt der Champion ist, das ist ein bisschen mysteriös. Die gehen einfach wahllos auf den Champion los. Und ich weiß noch nicht, wie das jetzt wird. Wade Barrett hat ja immer noch seinen Title-Shot. Ich weiß nicht, kommt er jetzt eigentlich bei Ningenstar mit dem Leiter? Ja, bei Royer gesagt, hat er so eine Nachricht an die Champions gerichtet, dass er den Titel, dass er jederzeit einen Champion herausfordern kann, dass sie sich mal darauf vorbereiten sollen. Also es kann immer folgen. Es ist wie so ein Money in the Bank Title Shot. Nee, das kann nicht sein. Das Ja, das macht er sein, dass es gesagt hat. Aber bei NXT haben sie ganz deutlich gesagt, er gewinnt einen Title Shot bei einem Pay-Per-View. Ja, gut. Das heißt, es kann bei jedem Pay-Per-View sein. Das heißt, die werden aber jetzt nicht noch 5 Monate warten. Die werden schon dann entweder beim nächsten oder übernächsten müssen sie schon was machen. Die Frage ist halt, ob sie beim Money in the Bank schon was machen. Steht für Money in the Bank schon irgendwas fest? Mhm. Kein einziges Match? Wann das ist denn Money in the Bank? Money in the Bank ist, wie ich das schon gesagt habe, am 18. Mai, Juni. 18. Juli. Juli. Das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Das sind ja nur noch 3,5 Wochen. Mhm. Das ist ja nicht mehr lange hin. Da müssen sie so langsam mal anfangen mit dem Aufbau. Ja, ist ja jetzt gerade erst eine Woche nach dem Pay-Per-View gewesen. Ne? Ja, die Zeiten zwischen den Pay-Per-Views, die sind zu lang. Zu kurz. Es sind zu viele Pay-Per-Views. Ja, es geht eigentlich, ich weiß nicht. Also früher fand ich das auch recht nervig, aber ich weiß nicht, geht eigentlich. Ja, jetzt wo du kein Impact mehr guckst, aber ich guck ja zumindest mir noch, obwohl den letzten beim letzten TNA Pay-Per-View bin ich nicht so weit gekommen wie du. Ich habe 2 Matches geguckt, habe ich ja nicht geguckt und dann habe ich es auch gelassen. Ich guck nie wieder TNA Pay-Per-View. Nie wieder? Nein. Auch nicht den. Oh, beim nächsten würde ich mir das aber überlegen. Nein. Ich habe ja SmackDown. Höchstens Bound for Glory 2010 in Daytona Beach. Also, was mich. Lass mich mal überlegen. Es gab für den nächsten Pay-Per-View Victory Road ist ein Ultimate X, was mich interessiert, angekündigt. Nämlich zwischen Brian Kendrick. Der tauchte jetzt in der letzten Impact-Sendung so ganz normal in Jeans und T-Shirt aus. So auch sehr sympathisch, wurde ziemlich bejubelt. Könnte sein, dass sie ihn wieder als Babyface drehen. Das fände ich auch angemessen. Gegen Doug Williams, Ultimate X. Das ist so ein Mischform. Brian Kendrick ist ja der X-Division-Vertreter. Für ihn ist dann eher so Ultimate X. Aber man kann auch durch Submission gewinnen. Das heißt, es ist so eine kombinierte Matchart. Das finde ich okay. Und was mich auch interessiert, es gibt auch mal wieder ein Steel Cage-Match. Und das ist ja eines der ersten, glaube ich sogar, Steel Cage Matches mit 4 Seiten. War Lockdown schon? Ja, genau, Lockdown war schon. Das ist mir gar nicht mehr im Kopf. Doch, da hast du mir selber noch gesagt, das sieht jetzt gar nicht mehr so beeindruckend aus. Das könnte sein, ja. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, ich habe längere Zeit kein Steel Cage Match mehr gesehen. Das gucke ich mir wahrscheinlich an. Denke ich mal. Also ich werde wahrscheinlich wieder vorher den Bericht lesen und dann gucken, ob was Interessantes dabei war und dann entscheiden, wenn da im Bericht halt steht, das erste Match war das Beste, gucke ich mir das erste Match an und dann ist gut. Es gibt übrigens auch bei WWE demnächst wieder ein Steel Cage Match. Das fand ich ganz interessant. Die WWE hat im August irgendwie eine Hausshow, hast du das gelesen, komplett umgewandelt. Die hatten in den USA irgendeine Hausshow angekündigt. Das sollte eine Smackdown-Hausshow sein. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die Verkaufszahlen so schlecht waren oder ob sich die Logistik geändert hat. Dann haben die aus der Smackdown-Hausshow, aber haben die in eine Raw-Hausshow umgewandelt. Und für die Smackdown-Hausshow hatten sie erst beworben als Main-Event quasi Swagger gegen Big Show. Wobei, das ist ja eh albern, die Main-Events, da kommen ja eh nicht. Und als sie das in eine Raw-Hausshow umgewandelt haben, hatten sie auf einmal Sheamus gegen John Cena im Steel Cage Match, was sie aber Hausshows selten machen. Fand ich interessant. Also da scheinen in den USA wohl die Karten nicht mehr so gut sich zu verkaufen. Nö, nicht immer. Ich meine, da sind jetzt ja auch einige Hausshows. Hier in Deutschland ist wollen wir mal das zu Raw kommen, oder? Nee, wir besprechen, wenn ich hier mal auf die Zeit gucke, werden wir das nicht mehr alles durchbesprechen. Weil ich ja auch wieder, wenn ich das mal erwähnen möchte, meinen Wrestling's Weekly wieder geschrieben habe und das ja auch nicht jede Woche umsonst schreibe. Also die Leute können sich das auch mal durchlesen. Das kostet Geld? Nein, das schreibst du nicht umsonst? Geld. Wo muss man denn da was überweisen? Da muss man gar nichts überweisen. Ich freue mich natürlich über Spenden, aber theoretisch kann man das natürlich kostenlos lesen. Ach so, wie kann man denn spenden, wenn du dich über Spenden freust? Per Post schicken. Einfach einmal per E-Mail anschreiben und dann wird das... Und dann teilst du deine Kontonummer mit? Ja. Ja, das solltest du nicht machen. Dann ja, gibt's natürlich. Dann gibt es nämlich Internet. Nee, das wird dann per ja, dann machen geschickt. Wir dann erstmal den Newsblock. Ja, Thomas, mach da einen Newsblock. Ja, dann machen wir mal den Newsblock. Wir müssten auf jeden Fall mal den Newsblock machen und wir müssen noch den Invasion-Angle diskutieren. Ja, dem also das Erste ist, es gibt ja Gerüchte, dass Batista angeblich bei Strikeforce, was ja auch eine größere MMA-Firma ist, einen Vertrag als MMA-Kämpfer unter... ja, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht so viel, da ich das MMA und vor allem kleinere Ligen sowieso nicht gucke. Es könnte daran scheitern, dass Batista zur Gehaltsforderung hat. Naja. Ja, was mich eher interessiert, du guckst das zwar nicht häufig, aber du hast es ja schon mal gesehen, mit mir zusammen. Und wie schätzt du das denn ein, ob Batista in seinem Alter überhaupt irgendeine Chance hat, egal was für schwache Kämpfer ihn vorsitzen gegen, also echte Profikämpfer, die das trainiert haben, dass er überhaupt da irgendeine Chance hat zu gewinnen? Ich stelle mir Batista im Cagefighten irgendwie recht witzig vor, wenn ich mir das mal so vorstelle. Mhm. Man kann sich das schlecht vorstellen. Ich habe auch den Eindruck, es wirkt witzig. Es wirkt so ein bisschen so... Als ob er es nicht könnte. So ein bisschen, als müssten sie es dann wirklich unrealistisch machen da so. Ja, wobei das macht er ja nicht. Nein, das Komische eben. Ist, er wirkt ja dann eher immer so ein bisschen steif und unbeweglich, dadurch, dass er so muskulös ist. Das könnte ja für so ein Match, wo viel Beweglichkeit, Geschwindigkeit gefragt ist, ist das ja an sich ein riesen Nachteil. Mhm. Also da rechne ich eigentlich keine hohen Chancen, dass er da irgendwie was gewinnen kann. So, dann gab es Linda McMahon, die bewirbt sich ja um ein politisches Amt in den USA. Da gab es jetzt diesen Werbespot, hast du das gehört? Ja. Sie hat jetzt als sozusagen als Bewerbungsvideo einen Werbespot gedreht, wo sie sagt, sie hätte früher gearbeitet im Entertainment-Business in so einer Art Soap-Opera. Und dann sieht man in diesem Werbespot Bilder vom Undertaker und irgendwie so durch den Ring springende Menschen, also mehr so dieses Theatralische. Und dann ist quasi der Spruch, den sie da sagt, dieses ist nicht echt, aber unsere Probleme sind echt. Also quasi die politischen Probleme muss man natürlich lösen, aber das, wo mein Gegner mal sagt, das wäre ja ganz schlimm, dass ich da teilgenommen habe, das ist ja sowieso alles nicht echt. Was sagst du denn dazu, dass sie so einen Werbespot macht, wo sie dann Undertaker und so alle aufblendet und ganz hart sagt, ist alles nicht echt? Ist das nicht so ein bisschen, dass man dann gerade den Undertaker, der seine Rolle ja so ernst nimmt, da jetzt... Genau, ist man da nicht so ein bisschen... Ist das nicht abwertend gegenüber den Fans vom Wrestling? Es ist sehr seltsam, weil Undertaker zieht sich ja mal darauf, sein Gimmick so ernst zu nehmen und gerade den und da. Also ich meine, wenn man jetzt irgendwie John Cena oder so zeigen würde, wäre das nicht so dramatisch, das ist ein bisschen... Ironisch. Sehr seltsam. Ich finde das seltsam. Sie verdient da das ganze Geld im Wrestling und dann wird das so despektierlich da behandelt und vor allen Dingen tut sie so, als wenn das alles nur Kindergeburtstag ist. Wenn man mal guckt, wie stark die da von Verletzungen und Todesfällen und sowas betroffen sind. Die Kämpfe sind zwar nicht echt, aber so die sozusagen das, was die mitmachen müssen, ist ja schon ganz schön echt. Das ist schon ein bisschen abwertend. Also das hat mir nicht so gefallen. So, dann lassen wir mal überlegen, was gab es noch an News? Rey Mysterio haben wir schon gesagt, der hat den Titel gewonnen, weil er da seinen Urlaub verzichtet hat. Undertaker ist jetzt noch eine ganze Zeit außer Gefecht. Aber das ist nicht so schlimm. Kommen wir doch mal zu dem Invasion Angle. Im Moment gibt es scheinbar in drei verschiedenen Ligen einen Invasion Angle. In dieser mexikanischen Liga, das kriegen wir ja nicht so mit, das habe ich nur gelesen. Dann gibt es den NXT Angle und dann ist jetzt, ich habe ja gestern ausnahmsweise mal TNA Impact geguckt. Ja, können wir ruhig mal drüber sprechen. Boah. Und bei TNA Impact gibt es wohl offensichtlich auch einen Invasion Angle. Da gab es ein Segment. Kommen Sie das denn wohl her? Ganz am Anfang, wobei das auch schon länger geplant zu sein scheint. Das ist, ich vermute mal, das wird auch die große Überraschung sein, die die Dixie Carter ja schon seit Längerem angekündigt hat. Und zwar sagte Abyss dann auch, irgendwie kam da in den Ring, das war ein Abyss-Promo gegen Hogan, der war ja erst der beste Kumpel von Hogan und jetzt auf einmal hat er die ganzen Hogan-Klamotten wieder abgelegt und hat immer gesagt, sie haben ja gesagt, ich muss gar nicht mit Hogan zusammenarbeiten. Sagte mal sie, also sie, eine Gruppe von Leuten. Sie werden kommen und ich bin dann bei ihnen und hin und her und hat dann auch diesen Ring von Hogan genommen und den quasi Hogan direkt so in den Mund gestopft, gesagt, ich brauche den ganzen Ring nicht und sie werden kommen. Und irgendwann während dieser Sendung kamen dann auch Tommy Dreamer, Stevie Richards und Raven einmarschiert und haben sich dann ins Publikum gesetzt und Dixie Carter hat ja glaube ich auch einmal gesagt, Spike hat auch nichts dagegen, dass sie jetzt Extreme werden. Und ich vermute, es wird jetzt irgendwie quasi eine ECW, die werden es dann nur nicht ECW nennen, sondern wahrscheinlich Extremist oder so, Invasion in TNA geben. Und ich vermute, dass TNA das wirklich dann nicht so macht, nur dass die Gruppe da reinkommt, so wie die Main Event Mafia, sondern dass sie das so machen wie früher bei der NWO, dass sie auch, was weiß ich, auf die Moderatoren, Kommentatoren losgehen und vielleicht mit eigenen Kommentatoren da eigene Segmente machen. Vielleicht kriegen sie auch eine eigene Sendung. Vielleicht gibt es zu TNA Impact noch irgendwie Extremists oder irgendwie sowas. Also die versuchen wohl auch so eine Invasion zu machen. Und ich nehme an, weil das ja mit Tommy Dreamer, dass er da gewechselt ist, schon länger in Arbeit war, dass die das durchaus auch schon länger geplant haben. Das halt nicht unbedingt jetzt eine direkte Reaktion auf diese NXT-Geschichte ist. Was hältst du denn grundsätzlich davon, dass sie das auch planen? So ein Invasion-Engel. Ist der für TNA, ist das etwas, was TNA aus der Krise helfen könnte oder ist da alle Hoffnung sowieso verloren? Ich weiß nicht, der Zeitpunkt ist jetzt schlecht. Das ist ein bisschen blöd, jetzt, ne? Jetzt, wo WWE diesen Engel hat, könnte man meinen, TNA hat das abgeguckt. Ist denn der Engel von WWE gut genug oder ist der vielleicht jetzt schon in der zweiten, dritten Woche so schwach geworden, dass TNA, wenn sie es besser machen würden, dass die vielleicht sogar da besser rauskommen könnten? Erstens nein. Zweitens, also erstens war auf TNA bezogen. Und zweitens, WWE, also der Engel an sich ist ganz gut von der Idee. Es wird teilweise zu viel. Also jetzt, es wurde bei Raw 2 Matches ging No Contest aus, weil die NXTler da eingriffen. An sich finde ich es gut. Also man macht das momentan zu viel. Also auch diese ganzen Rebounds bei den Sendungen sind immer auf die NXT. Seven Rookies, wie auch immer, bezogen. Man sollte und immer das, in voller Länge. Ja, man sollte das so ein bisschen zurückschrauben. Mhm. Und vielleicht mal vor der Halle dann so Securities positionieren, dass man dann mal so ein 5-Minuten-Segment zeigt, dass die nicht reinkommen und so. Mhm. Ich meine, die WWE ist ja auch nicht doof, die muss ja auch irgendwie Securities haben, die das abwenden können, sodass man die dann nicht jedes Mal in einer langen Promo und so zeigt. Ja. Und die Rebounds dann zusammengeschnitten und sowas. Das Problem ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Das Problem ist, glaube ich, WWE weiß selber im Moment nicht, wohin die Story um NXT führen soll. Mhm. Weil diese Geschichte mit Bret Hart, dass er nicht mehr dabei ist, die kam wohl überraschend. Und dann waren sie sich nicht ganz sicher, sollen die NXT-Leute jetzt doch weiter gegen John Cena, jetzt wo sie Daniel Bryan entlassen mussten. Da gab es ja auch mehrfach Daniel Bryan-Sprechchöre bei den verschiedenen Sendungen. Und dadurch, dass er quasi der beste Wrestler ist, haben die jetzt natürlich Schwierigkeiten, aus den NXT-Leuten Leute, die ein Main-Event wresteln können, zu ziehen. Das heißt, die wussten jetzt wohl eine Zeit lang selber gar nicht, ist das wirklich jetzt weiter ein Main-Event-Programm oder ist das jetzt irgendwas, was wir in die Mid-Card runtergeben? Und manchmal hat man den Eindruck, da sind sie sich noch nicht ganz sicher. Tja. Aber was hältst du denn von dem mit dem Extremist bei TNA? Ist das etwas, was TNA helfen könnte, dass sie doch nochmal wieder ein bisschen besser werden? Denn früher hatten die ja mal sehr gute Pay-Per-Views. Ja, ich muss mal gucken. Ich habe ja jetzt morgen, morgen ist ja Sonntag, ich bin jetzt sowieso Ferien und da ich WWE-technisch alles durchgeguckt habe, sollte ich vielleicht mal in Impact reingucken, auch wenn ich das normalerweise nicht so mache, um mal zu gucken, wie das denn so umgesetzt wurde. An sich ist die Idee natürlich nicht schlecht und TNA hat ja das Vorteil, dass sie jetzt nicht kinderfreundlich sind, also die können das von der Brutalität so durchsetzen, dass das wirklich sehr realitätsnah aussieht. Ja. Also Tische, Stühle und auch mit Blut und so. Ja, und wirklich Blut und auch können, so richtig das so, dass wir, es wirklich also unschön so, wird. Also so, wie es früher halt bei der ECW war. Ja, man sollte es am besten wirklich so durchziehen, dass es wirklich unschön wird. Mhm. So, dass man sich es fast nicht mehr angucken mag, weil dann ist die Richtung ja wirklich gut. Aber wenn du die Impact angucken willst, die Invasion hat da jetzt noch nicht stattgefunden. Sie wird jetzt erstmal angedeutet. Und ich vermute mal, die werden sich wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen oder so Zeit geben und dann wird das irgendwann kommen. Ich werde mal reingucken und dann können wir uns ja nächste Woche, falls wir nächste Woche aufnehmen sollten. Ja, ich muss mal überlegen. Was ist denn nächste Woche eigentlich? Nächste Woche, Wochenende, fahren wir in Center Park. Deshalb müssen wir gucken, ob wir da ein bisschen früher aufnehmen. Wann fahrt ihr denn dahin? Ich glaube am Samstag. Müssen wir mal gucken. Aber dann fahrt ihr gleich morgens los, ne? Yep. Das könnte dann eng werden. Es sei denn, ich komme Freitag pünktlich bei der Arbeit raus. Ja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall. Ja. Der nächste Pay-Per-View von TNA ist ja 10. Juli, glaube ich. Ne? Das heißt, es ist dann die übernächste Woche. Ne? Ja. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir den 26. Ja. Ja, und dann ist noch von den News, also die Invasion-Engel, finde ich im Moment, sind die interessantesten Storylines, die es gibt. Also Wrestler gegen Wrestler gibt es jetzt eigentlich keine Paarung, die im Moment richtig herausragend ist. Ja. Oder? Mm-mm. Auch nichts, wo ich sage, das würde ich mir wünschen, dass das jetzt kommt. Also wo zwei noch nicht gegeneinander kämpfen, wo ich sage, das wäre ein tolle Paar. Nö, es gibt halt die Superstars, die man kennt und ja. Also von mir aus könnten sie Evan Bourne gegen Y2J ruhig nochmal ein Jahr laufen lassen. Weißt du, was mal interessant jede Woche, wäre? Jede Woche bei Raw einfach ein kurzes Match, die sind immer unterhaltsam. Nach ein paar Wochen geht das ziemlich auf die Nerven. Glaube ich nicht. Was interessant wäre, ich gucke hier gerade... CM Punk gegen Raid, das ist im Moment, finde ich, von den Personen her die interessanteste Fehde. Und ich glaube, die werden beim SummerSlam um Titel und Maske kämpfen. Ich gucke hier gerade auf das Poster, was gerade interessant wäre. Also auf welches Poster? Auf das WrestleMania-Poster. Also WrestleMania 24. Ja, ist nichts, was jetzt irgendwie in nächster Zeit ansteht und nichts, was jetzt in den nächsten Jahren vielleicht auch kommen wird. Aber was interessant wäre, wäre mal Chris Jericho gegen Randy Orton. Jericho ist ja gar nicht auf dem Cover, aber man könnte auch sagen, John Cena gegen Floyd Mayweather. Obwohl Floyd Mayweather wird man nicht bezahlen können. Nee, ich meine jetzt aber so realistische Sachen, die auch durchaus wrestlerisch was werden können. Ja, das würde ich auch so sehen. Das könnte oder John Cena gegen Chris Jericho, das hatten wir schon mal. 2005 war das, glaube ich. Ja, beim SummerSlam. Da kam ja dann, Match. Das könnte da man kam aber ja dann, da kam ja dann, das gab's noch nicht. Da viel. Kam doch dann die Kündigung von Chris Jericho. Das war dieser, nicht mehr genau. Doch, da war doch diese Geschichte Gerichtsverhandlung, wo Eric Bischoff quasi den Vorsitz... Ja, zu der Zeit habe ich die Weeklies noch nicht gesehen. Ich auch nicht, aber das hat man über die Pay-Per-Views, glaube ich, mitbekommen. Da war doch die Gerichtsverhandlung mit Chris Jericho und Eric Bischoff. Und am Ende wurde da nicht... Oder verwechsle ich das? Wurde da nicht Chris Jericho sogar irgendwie in so einem Segment, in so einem Müllhaufen irgendwie reingeschmissen, was dann quasi seine Kündigung war? Oder war das die Kündigung von Eric Bischoff? Eric Bischoff wurde dann mit dem FU rein. Das könnte auch sein. Kann sein, dass ich das was verwechsel. Was es hier jetzt übrigens demnächst gibt, es wird ein DVD-Set The Best of Raw Season 1, 2 oder so geben. Da habe ich die Matchliste gesehen. Da hatte ich den Link geschickt. Das könnte gesehen. Ganz interessant werden. Also da sind vor allen Dingen einige Sachen bei, die so aus meiner Zeit sind. Aber es sind auch damals, als das anfing, waren ja auch noch viele Jobber-Matches in den Raw-Sendungen. Also es sind auch einige Matches, die nicht so tolle Qualität haben. Aber es ist natürlich viel mit Shawn Michaels und Mr. Perfect und vor allen Dingen Doink the Clown. Also das klingt schon interessant. Also es wäre auf jeden Fall für mich interessanter als Best of Raw 2009. Aber als ich das letzte Mal bei Saturn in Hannover geguckt habe, da hatten sie die noch nicht. Ich glaube, das war auch erst eine Vorankündigung, die wird erst in Zukunft erscheinen. Die haben sie ja auch eher bei Silverwischen noch nicht mal. Und Silverwischen ist ja auch noch mal ein, zwei Monate vor der Veröffentlichung. Verstanden davon. Weiß ich nicht mehr. Das dauert jedenfalls noch ein bisschen. So, dann haben wir von den News noch eine weitere News. Und zwar gab es ja nicht nur den WWE Pay-Per-View, sondern es gab auch einen iPay-Per-View. Das heißt, ein Internet-Pay-Per-View von Ring of Honor. Und zwar mit der, auch vom Jahr her, denke ich, die größte Show, Death Before Dishonor. Ich glaube, das war jetzt schon die vierte oder fünfte Ausgabe oder so von dem Pay-Per-View. Und sehr, sehr gut aufgebauter Pay-Per-View mit hervorragenden Kritiken. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Und da war ein Match, das der Main Event, gut eine halbe Stunde. Tyler Black gegen Davey Richards. Davey Richards erinnert mich so ein bisschen an den einen der British Bulldogs. Gilt so im Independent-Bereich als der aktuell beste technische Wrestler. Also so ein bisschen die Nachfolge von Bryan Danielson dort übernommen. Gut eine halbe Stunde das Match. Hat Tyler Black den Titel verteidigt. Hat Brian Alvarez, der ja nun sehr streng wertet, üblicherweise mit 4,75 Sternen bewertet. Definitiv sagt er Match des Jahres Kandidat. Kann gut mithalten mit dem zweiten Match zwischen Undertaker und Shawn Michaels, hat er gesagt. Und das ist schon ungewöhnlich, wenn er das sagt, weil Brian Alvarez ein sehr großer Shawn Michaels-Fan ist. Also muss ein sehr, sehr gutes Match gewesen sein. Würde ich gern sehen. Habe ich aber bisher noch nirgendwo irgendwie einen Rerun oder sowas in Deutschland gesehen, was man sich da besorgen könnte. Dann gab es da noch ein wohl sehr, sehr hartes Tag-Team-Match, wohl auch mit Leiter-Einsatz und sonstigen. Und es gab noch ein Grudge-Match zwischen Kevin Steen und El Generico, die früher Tag-Team-Partner waren und sich dann übelst zerstritten haben. Und die Matches sollen alle ziemlich gut gewesen sein. Das heißt, Ring of Honor ist wieder auf dem aufsteigenden Ast, seit Jim Cornette da ist und beim Booking da mitmacht. Klingt sehr, sehr gut. Würde mich schon interessieren. Ich habe mal vor kurzem, also ich plane jetzt ja wieder alle DVDs aus diesem Jahr WWE-technisch Pay-Per-View-mäßig zu kaufen. Hey, du willst gar so viel Geld hast du? So schön in die Reihe zu stellen, wieder so, ganz nett. Aber auch mal zu gucken oder nur hinzustellen? Natürlich auch zu gucken. Sonst könntest du ja auch die Cover einfach ausdrucken und in Leerhöhlen stecken und aufstellen. Wolltest du auch mal gucken, ne? Ja, und da war jetzt Nee, hast du nicht. DVDs? Auf jeden Fall keine, ja gut. Ich hätte hier noch eine. Raw und SmackDown, Band 4, die denkwürdigsten Raw-Matches mit an... Oh, da werden wir gleich nochmal nach dem Tee nochmal eins gucken. Nee, lass uns mal lieber so ein technisch fantastisches Match von Ray gegen Dean Malenko gucken von der Ray-DVD. Nee, wir gucken mal hier noch... wir gucken nochmal Triple H gegen Kane und werden dann in einer Sonderausgabe von Dropkick Drama im zweiten Teil nach dem Tee das live kommentieren. Nee, das machen wir nicht. Wir könnten anbieten Undertaker Jeff Hardy, ich guck uns 2002, das, lass uns Triple H gegen Kane. Das ist so ein technisch fantastisches Match zwischen Ray und Dean Malenko. Chris Jericho gegen Shawn Michaels. Ray gegen Dean Malenko. Shawn Michaels gegen Shelton Benjamin. Ray gegen Dean Malenko. Ja, pass auf, bei dem Shawn Michaels gegen Shelton Benjamin war da nicht dieser heftige... Ja, ja, ja. Das habe ich aber letztens schon mal gesehen, das lief im DSF. Das gucken wir nachher noch. Nee, das gucken wir nicht. Ja, natürlich. Ray gegen Dean Malenko. Ja, das haben wir einfach nicht. Doch, das haben wir ganz rechts. So, mach mal weiter. Wo waren wir denn gerade? Bei den News. Ja, ich habe mir No Way Out 2010 gekauft. Das war da die das waren, Main Event? Da gab es ja die Elimination Chambers. Achso, ja. Das ist übrigens eine ganz interessante Sache. Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Das finde ich ganz gut. Der Pay-Per-View heißt jetzt ja offiziell Elimination Chamber. Hier in Deutschland wird er als DVD aber noch immer unter dem Namen No Way Out vertrieben. Frag mich nicht, warum. Komisch. Ist das beim amerikanischen Cover ist das aber anders, oder? Also für die DVD. Ja, da steht Elimination Chamber. Nicht, dass sie die DVD-Produktion schon vorher gestartet haben, bevor die das umbenannt haben. Weil das ist ja manchmal auch so. Das hat man ja auch manchmal bei den Pay-Per-Views, dass die Pay-Per-Views dann mit einem Plakat rauskommen und auf dem Plakat ist vorne jemand, der gar nicht dabei ist, weil es einfach alles schon gedruckt ist und der ist dann irgendwie in den Storylines nach unten gerutscht oder verletzt oder so. Das ist nur in Deutschland so. Ja, das ist ja ein bisschen anders. Ja, dann... Wir müssen noch ankündigen, was jetzt in Zukunft kommt. Also heute Abend ist zum Beispiel neben den ganzen Fußballspielen ja auch noch der große Strikeforce-Event mit dem Main-Event von Fedor Emelianenko, den viele für den besten MMA-Kämpfer aller Zeiten halten, der bis heute im Prinzip unbesiegt ist, bis auf einen so einen komischen Abbruch, so eine komische Abbruchgeschichte wegen Augencut, aber der ist eigentlich unbesiegt, gegen Fabricio Werdum, wo jeder sagt, Fabricio Werdum hat keine Chance und Fedor wird gewinnen und dann kämpft Fedor als nächstes gegen Alistair Overeem. Und das wird natürlich interessant, weil das Interessante bei den MMA-Kämpfen ist, kann immer eine Überraschung geben. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir da in Oberhausen beim Wrestling waren und dann sind wir da noch an diesem Computer ran. Der erste Kampf von Mirko Krokop in der UFC und zack, hat er tatsächlich verloren. Und das ist interessant. Also ich werde auf jeden Fall morgen früh mal mein iPhone schnappen. schnappen und dann in die Ergebnisse gucken. Bin mal gespannt, ob Fedor weiterhin unbesiegt ist. Und das Interessante ist ja, und da kommt ja dann wieder der Wrestling-Bezug, ich glaube, nächstes Wochenende ist dann die UFC, in der Brock Lesnar wieder kämpft. Brock Lesnar, ja, das mache ich mir dann vielleicht auch angucken. Brock Lesnar im Main Event gegen Shane Carwin. Und auf der letzten Pressekonferenz wurde Brock Lesnar, glaube ich, auch schon wieder nach Fedor gefragt. Und dann sagt er auch, na, hätten sie dann irgendeine Chance, wenn sie gegen Fedor kämpfen? Sagt er, ja klar. Also ist schon interessant. Ist schon schade, dass Fedor nicht in der UFC ist. Würde ich gern sehen, Fedor gegen Brock Lesnar. Aber ich glaube, da hätte Brock Lesnar keine Chance. Der ist einfach zu gut. Der ist so ruhig, auch wenn er getroffen wird, der Emelianenko. Der gibt dann halt nicht auf und der bleibt ruhig und das ist schon beeindruckend. Der sieht gar nicht so aus wie ein Kämpfer. Der wirkt fast eher so ein bisschen dicklich und nicht so mit übertriebenen Muskeln, aber der hat eine unglaubliche Willensstärke und wohl so eine Grundkraft. Ja. Also das kommt heute Abend noch. Mirko fängt schon an sich zu langweilen und fängt schon an Spielchen auf seinem komischen, nicht iPhone, sondern wie heißt das Ding noch? iPad ist es ja auch nicht. Du, tatsächlich, man kommt ja schon durcheinander, ne? Es gibt iPhones, iPads und iPods. Was gibt's als nächstes? iPads. Ja, wir haben ja nur noch 2 Stunden jetzt zu berichten. Oh, es gibt doch ne, Tee. So, nein, also wir werden diese heutige Sendung, das war das. Wir wollten noch über den General sprechen. Ich habe extra einen Artikel, den ich vorlesen wollte, mitgebracht. Ach Thomas, das geht jetzt bestimmt 10.000 Seiten, das liest du jetzt das nicht. Das sind doch nur 12 Seiten. Und damit beenden wir heute unsere heutige Sendung. Also Thomas, es geht um General Stanley A. McChrystal. Thomas, das ist auf Englisch, das kannst du gar nicht vorlesen. How'd I get screwed into going to this dinner, demands General Stanley damit McChrystal. Damit verabschiede ich mich von euch. Das war das. It's a Thursday Falls night Thomas in mid-April. Nicht seinen Spruch sagt, sage ich einfach mal Bonjour, Armbanduhr. Das war Dropkick Drama Nummer 97. Thomas, verabschiede dich, sonst mache ich das hier. Ja, mal so. Ich... Tschüss. Stanley McChrystal. It's a Thursday night in mid-April and the commander of all... Auf Wiedersehen.